heute bei mir zu Gast zwei ganz besondere Geburtstagskinder. Beide werden in den nächsten Tagen jugendliche 80 Jahre und beide haben Fernseh- und Filmgeschichte geschrieben. Es sind... Find me, gag me, take me to the bunny ranch. People dying, kill me in the packing house. Even you have to win sometimes, dear. Poison needle smoker, break a broken window, mind you. Guten Abend und herzlich willkommen. In meiner heutigen Sendung dreht sich vieles, nicht alles, aber vieles um Spuk. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Die Sendung heute, ich begrüße Sie ganz herzlich im ersten deutschen Fernsehen, dem Marktführer in Deutschland, dem beliebtesten Sender zwischen Garmisch-Partenkirchen und Amrum, meine Damen und Herren, und ich bin sehr stolz, heute Abend zu sagen, die Sendung heute Abend wird der Hammer. Es liegt nicht an mir, das können Sie sich vorstellen. Es liegt an meinem Gast. One kiss, two kiss, I can make it look like that. Do me doggy, rape me in the parking lot. Even you have to win sometimes, dear. Poison needle smoker, break a broken window, mind you. Find me, gag me, take me to the bunny ranch. Schalten Sie nicht ab, bleiben Sie dran. Von Tourklone oder der Trend zu Simplexity. Eine Sendung von Annette Brüggemann. Und cut. Das Fernsehen verliert allmählich seinen Schauspielcharakter und wird zu einer blassen Kopie der Welt, einem harmlosen Reigen, in dem alles vorüberzieht, was passiert. Überall, zu jeder Tageszeit. Man sieht nicht mehr fern, um sich zu zerstreuen, zu vergessen. Man sieht fern, weil das Fernsehen vor der Realität steht, die es alltäglich abbilden soll. Nicht nach dem Arbeitstag, sondern davor. Hören wir also ein für alle Mal damit auf, uns Fragen zu stellen über die Ehrlichkeit der Information, die Qualität von Sendungen und Serien. Das Fernsehen ist primär. Es formt die Urteilskraft. Philippe Garnier aus seinem Essay über die Lauheit. Wenn irgendwas sofort nicht erfolgreich wird, wird es eingestellt. Und das finde ich komplett daneben. Also man kann nur irgendwas aufbauen, wenn man Zeit hat. Deswegen diese Art, Sachen zu nehmen, zu kopieren, zu klonen, weil man glaubt, das war da erfolgreich, wir machen einen Klon davon, es wird hier erfolgreich sein. Das haben andere Länder mit Sendungen aus Deutschland gemacht. Wetten, das ist so ein Beispiel, also was hier entwickelt wurde, was dann woanders auch erfolgreich gelaufen ist. Aber man sieht das mit dieser ganzen Realitätssendungen, mit dieser Deutschland sucht den Superstar, was in America Pop Idol war, dass das überall läuft. Das ist viel besser, wenn man versucht, was Eigenes zu machen, auch wenn es daneben geht. Alan Banks, Musikjournalist und ehemaliger Rockpalast-Moderator. Wenn es heutzutage etwas gibt, was man schätzen sollte, dann sind es Bildschirme. Das unweigerliche Erscheinen auf dem Bildschirm nimmt jedem Ereignis seine Aktualität, seine Gegenwart. Eine nukleare Katastrophe, die uns im selben Augenblick erreichte, indem wir den Bericht darüber im Fernsehen verfolgen, würden wir vielleicht gar nicht wahrnehmen. Die ununterbrochene Ausstrahlung von Bildern bringt den Schlaf der Sinne mit sich. Ist das vielleicht das Ende der Angst? Diese Themen, die eine persönliche Relevanz haben, sind viel weniger geworden. Das liegt zum einen natürlich daran, dass es mehr Kanäle gibt, aber dass es dann auch innerhalb dieser Kanäle mehr Formate gibt, dass sich eigentlich jeder das rauspicken kann, was für ihn interessant ist. Und dass es immer weniger diese großen Themen gibt, die alle interessieren und die alle mitnehmen und die alle abholen. Wie klassischerweise in den 70er Jahren noch der Götz-George-Krimi am Sonntagabend, wo niemand auf der Straße war. Das ist halt Geschichte. Jörg Jelden vom Beratungsunternehmen Trendbüro in Hamburg. Die endlose Vermehrung der Kanäle ist ein großes Glück. Sie ermöglicht eine immer stärkere Vertiefung der Kunst, an nichts zu denken, keinerlei Erregung aufkeimen zu lassen, die Dauer nicht wahrzunehmen, ohne deswegen gleich in die Parallelzeit eines Films oder einer Sendung zu kippen, die man bis ans Ende verfolgt. Sie ermöglicht auch, das alles andere ausschließende Liebesverhältnis zwischen einem Moderator und seinem Publikum abzuschaffen. Das Verschwinden der Stars kündigt sich an. Tierische Frühchen. Schalten Sie nicht ab. Bleiben Sie dran. Es gibt eine hohe Neigung zur Selbstreferenzialität, die ich meine, bin jetzt 46, soweit ich das überschauen kann, neu ist. Das zentrale Beispiel ist eigentlich der Hauptberuf des in der Bild-Zeitung auf dem Foto Vorkommers. Also sagen Sie mir mal eine Berufsbezeichnung für Verona Feldbusch. Da ist drolligerweise Werbeikone, wobei man ja Werbeikone nur werden kann, wenn man in irgendeiner Weise berühmt geworden ist, damit man Werbung machen kann. Also da ist das Problem großräumig umgangen. Und so ähnlich ist das mit Menschen, die sozusagen nur noch mit einer Minderheit Kulturschaffende sind, mit einer Minderheit ihres Oeuvres und mit einer Majorität Vermarkter dieses Kulturschaffens. Friedrich Küppersbusch, ehemaliger Moderator des satirischen Politmagazins Zack, heute freier TV-Produzent. Nichts begehren, begehrt werden. Das Begehren des anderen, das angesichts von so viel Gleichgültigkeit ausbricht und immer heftiger wird, nicht herausgefordert haben. Das ist die Aufgabe, beinahe die Askese, an der niemand vorbeikommt, der seine Einschaltquoten halten will. Der Masse seiner Bewunderer, deren Zahl unaufhörlich wächst, hat der Fernsehstar nur mehr das Fehlen jeglichen Begehrens zu bieten. Das Geheimnis seiner Langlebigkeit liegt in der dauernden Vertiefung dieses Fehlens. Das ist keine Arbeit, denn es geht vor allem darum, sich im Nichtwollen zu halten. Ist es Ekstase? Ist es Leiden? Dann zerrinnt alles und die verbitterten Fans zappen. 120.000 Maune, Murmeln wie die Maune, die Murmeln wie die Maune. 22.000 Versionen von irgendeiner Geschichte, die sie irgendwo ausspielt oder nicht. 23.000 Geschichten, von die keiner was weiß, was genau ist oder was. 24.000 Socken, aus die alle nichts wird, aber gut. 25.000 Bauern auf der Stand, wie sie alle irgendwie bewegen und der Wind kommt. 26.000 Fotos von irgendwelchen Sachen, die irgendwann passiert sind irgendwo. 27.000 Bilder pro Sekunde fetzen durch die Birn im Hirn. 29.000 Lichter gingen aus und an oder nicht in Las Vegas oder so. Tokio in Mexiko. Also das mit dem Klonen finde ich insofern ein schönes Bild, als die Genialität der Natur ja darin liegt, dass nichts sich wiederholt, dass alles einmalig ist. Also dass zum Beispiel der Spruch wie ein Ei dem anderen, dass der Quatsch ist, weil es hat noch nie ein Ei auf dieser Welt gegeben, das wie das andere ausgesehen hätte, wenn man ein Mikroskop zur Verfügung hat. Das heißt, die Natur tickt in dieser Genialität auf der Welt durch die Verschiedenartigkeit. Und das doofe Wiederholen vom selben Produzieren, was jetzt im Moment als genial gilt, zeigt eigentlich was Dummes und dass das nicht verstanden ist, dass die Einmaligkeit das Genialische ist. Carmen Thomas, Rundfunk- und Fernsehjournalistin, Buchautorin und Gründerin der ersten Moderationsakademie für Medien und Wirtschaft. Nehmen, was sich besser verkauft, ist eine gute Art, das Leben zu vereinfachen. Das sagt man bei der Farbe einer Verpackung, beim Namen einer Berühmtheit, bei irgendeinem absatzfördernden Event. Das verkauft sich besser. Man kann es energisch sagen, wenn man mit Idioten zu tun hat, komplizenhaft und gewieft, wenn man mit Kollegen zu tun hat, abfällig und blasiert, als wäre das alles nur ein großer Gag, wenn man mit echten Freunden zu tun hat. Das verkauft sich besser mit oder ohne Anführungszeichen wie ein köstlicher Einfall oder wie eine lächerliche Phrase, wie eine rätselhafte Zauberformel oder wie ein Kehrreim, gemeinsam angestimmt von Millionen von Kälbern in einem Seminarraum. Jedes Abwägen von Nutzen, Richtigkeit, Schönheit, Know-how tritt in den Hintergrund. Weder Vorbereitung auf die Zukunft noch Kontinuität. Was sich besser verkauft, ändert sich viel zu schnell. Man hat ein paar Tage, ein paar Wochen vielleicht, um den Trend zu wittern, sein Produkt zu zücken und die Bestände abzustoßen. Es genügt vor allem, dass man es sagt. Man erreicht damit etwas wie eine Verwirklichung durch das Wort selbst, die auf der Stelle Erleichterung verschafft. Gerade in der Kultur ist es natürlich wie in den Medien überhaupt. Es ist die Wiederholung des Immergleichen, die ja fast schon ärgerlich geworden ist. nicht vorhandene Ideen reproduzieren sich letztendlich irgendwie immer selber und die Leute sind einfach sehr unmutig geworden und wiederholen immer nur die bereits schon vorhandenen Thesen. Und dadurch entsteht halt so ein abgefilmtes Feuilleton. Das wird ja oft beklagt, aber das ist ja leider wirklich so. Und ich finde eben gerade im kulturellen Bereich ist es halt ja, sehr bedauerlich, weil die Kultur soll ja immer Vorreiter sein. Petra Schmitz, Redaktionsleiterin der Sendung Polylux beim Rundfunk Berlin-Brandenburg. Eine Initiative hier? Die Kopie ist mehr wert als das Original. Die Reproduktion mehr als das Gemälde. Die Anekdote aus dritter Hand mehr als die erlebte Szene. Das Zitat mehr als der Text, das Klischee mehr als das Authentische. Man kann sich also getrost wohlfühlen in den meisten heutigen Lebensbereichen und froh darüber sein. Jeder muss lernen, sein Glück zu finden in den vergessenen Fernsehserien, die nachmittags wieder ausgestrahlt werden. Klonhaftigkeit kultureller Praxis. Da fällt mir zum Beispiel in der Kultur ein mit den Musikstücken, die immer wieder gesendet werden. Es ist angekündigt worden vor 2 Jahren, dass man Hits bringen wolle. Hits von Beethoven, von Mozart, von Bach. Und so spielt man beispielsweise einzelne Sätze allerdings nur. Immer wieder die gleichen Sätze, beispielsweise vom 3. Brandenburgischen Konzert, den ersten Satz, sozusagen 2-mal pro Woche. Als Opener, um die Leute gleichmäßig standardisiert auf einen schönen Musikeffekt hinzuführen. Theodor Klostermann, Sprecher der Hamburger Hörerinitiative Das ganze Werk. Und Cut! Kulturklone. Wer sind Sie? Flexibel und allzeit bereit. Können Sie noch den einen vom anderen unterscheiden? Spielen Sie mit? Glänzen Sie? Easy cheesy. Wann kommt die Supernanny zu Ihnen? Spielt Ihre Schulklasse auch? Kaufen Sie sich eine Digicam und drehen Sie mit? Seien Sie Ihr eigenes Wohnzimmer. Was ist Kultur? Schalten Sie nicht ab. Bleiben Sie dran. Man sagt immer, Lesen regt die Fantasie an und das Fernsehen macht uns immer blöder. Und dieser Satz gibt Grund zur Hoffnung. Denn solange uns das Fernsehen noch blöder machen kann, haben wir ja die unterste Stufe noch nicht erreicht. Vorfahrt der prominenten Leseraten zur literarischen Soiree in Berlins neuestem Hotel. Das 5-Sterne-Haus am Kurfürstendamm wollte seine Gäste zur Eröffnung nicht nur mit französischen Leckereien verwöhnen, sondern auch etwas für Geist und Bildung tun. Eine Art Nachhilfekurs von Promis also gegen Lesemuffel und Analphabetentum. Ich glaube, es gibt noch viele Lesungen heute Abend. Das und jetzt können wir noch verschiedene Betten ausprobieren heute Abend. Es gibt ja noch viele Suiten hier. Sofas, Betten. Sofas, Betten. Badewanne. Ja. Wer weiß, was noch kommt. Grundsätzlich glaube ich, dass die Diagnose der Klonhaftigkeit kultureller Praxis ja nun auch wirklich direkt mit einer Entwicklung hin in massenkulturelle Realitäten zu tun hat. Dahingehend, dass wir eine Menge an Menschen haben, die sich ausdrücken müssen und nicht jeder dies auf eigene Art und Weise tun kann und will, sondern es sich um bestimmte Bilder, Stile, Moden handelt, wie es das immer getan hat. Das nun aber jetzt zur individuellen Selbstinszenierung eines jeden wird, wie es das früher nicht wurde, weil dafür weder Zeit noch Geld vorhanden waren. Und es ist klar, dass wir da nicht beliebig viele individuelle Lösungen finden werden. Jens Badura, Philosoph und Geschäftsführer von Durchdenker.de, einer Agentur für reflexive Wissenschaft und Praxis, und Lehrbeauftragter an verschiedenen Universitäten in Deutschland und Frankreich. Das Beste an einem Menschen ist seine Spiegelung. Jeder hat Anrecht auf sein öffentliches Bild und nicht nur auf die gern zitierten 15 Minuten Berühmtheit. Es müsste möglich sein, dieses Bild jeden Tag vor seinem Fernsehbildschirm zu verändern, es für den nächsten Tag zu programmieren. Oder sich überhaupt nicht mehr darum zu kümmern. Zuzulassen, dass es verloren geht in Missverständnissen, sich auflöst in Fälschungen. Man würde sich plötzlich im Scheinwerferlicht einer Sendung entdecken, in einer Werbung oder einem Musikclip, ohne jemals daran teilgenommen zu haben. Ein Bild endlich losgelöst vom Original. Autonom. Eine sehr direkte Diagnose, die ja nun zuweilen auch zu finden ist in der Selbstreflexion der Medien, diesen Punkt betreffend, wäre die, dass wir ein derartiges Überangebot an Informationen und Rauschen haben, dass wir nur noch kompakte und in kleinen, gut sortierten, vorsortierten Einheiten konsumierbare Vermittlungen aushalten, weil mehr einfach nicht geht. Ich bin mir nicht sicher, ob mich das überzeugt. Ich würde eher in die Richtung tendieren, zu sagen, dass es eine Art von Selbstvergewisserung darüber ist, dass eigentlich nur Gerede stattfindet. Das heißt, dass so etwas wie ein kulturell Unterbewusstes, wenn man so will, wirkt in der Form, dass man den Eindruck hat, es kann gar nichts mehr wirklich Wichtiges gesagt werden. Und deshalb wird überall nur noch und immer mehr über irgendetwas geredet. Also, wie erklären Sie uns das heute? Das sind Assoziationsketten, die hier... Es war eine schöne Zeit. Du hast immer die Spielregeln erklärt. Es war das Langweiligste, was jeden Abend hast du wieder die Spielregeln erklärt. Vielleicht sind Wort und Kommunikation verdorben. Sie sind völlig vom Geld durchdrungen. Nicht zufällig, sondern ihrem Wesen nach. Gilles Deleuze aus seinem Text Kontrolle und Werden. Es wird in den Medien das präsentiert, was grundsätzlich vom Wert der Rede im öffentlichen Raum gehalten wird, nämlich nicht viel. Es zählt nicht mehr, was man sagt. Alle sollen teilhaben, alle sollen das Wort haben. Nicht alle haben etwas zu sagen, aber alle müssen reden können, weil ansonsten die These davon, dass alle gleich sind, in dieser gemeinsamen Kultur nicht stimmen würde. Also müssen wir Formate schaffen, in denen sich diese Gesellschaft vorspielt, dass alle permanent sprechen können. Alle werden zu Experten für irgendetwas, egal worum es gerade geht. Das kann man bedauern und sagen, na, avantgardistische Konzepte mit Eliten waren uns lieber. Dann muss man aber auch sagen, warum man bestimmte Leute von der Rede ausschließen will. Wenn man alle einschließt, muss man aber davon ausgehen, dass alle auch etwas sagen werden. Und ob das alle interessiert, was alle allen sagen, das mag jeder selbst beurteilen, aber die Medien sind das, was die Gesellschaft sich an Sprachräumen verschafft. So umjubelt sie auf der Bühne war. War er auch überwältigt davon, mitmachen zu dürfen bei dem Film? Oder war für ihn irgendwie so ein Job? Ich glaube, er war mehr als überwältigt. Das war, glaube ich, seine große Wunder. Die Säulen sind falsch, der Sekt ist Apfelsaft. Es ist viel gelogen. Und trotzdem ist es ein großes, schönes Wunder, die Oper. Das Argument der Hochkultur wird vom Sender NDR Kultur auch uns gegenüber als Vorwurf benutzt. Normalerweise in der Form, dass wir das Elitäre wollen und der Sender NDR Kultur das Elitäre nicht vertreten dürfe. Dass wir so das Denken, das Wunschbild, die Volkshochschule von früher gerne hätten und rückwärtsgewandt sein. Die Moderatoren sind angehalten, akademische Attitüden zu vermeiden. Sie reden also im einfachen, schlichten Plauderton, aber sie erzählen Details dann doch zur Musikgeschichte, die dann nicht stimmen. So verstrickt man sich dann in Widersprüche, weil man das Niveau, das man eigentlich haben muss, nicht hat und auch das dann nicht erreichen kann durch irgendwelche rhetorischen Tricks. Es ist nicht eine Frage, denke ich, von Elite, dass die Elite sich über irgendwas anderes erhebt, sondern es ist eine Frage der Aufrichtigkeit, der Richtigkeit, des Engagements für eine Sache und dass man sie dann auch fundiert machen will, machen muss. Und wenn man das bewusst ausblendet, dann wird man irgendwo lächerlich. Und Cut. Ja, sagte vor kurzem der junge Hörfunkredakteur Roland Müller-Remscheid zu mir. Ihr Textbeitrag, lieber Hösch, ist ja hochinteressant. Das Thema allein, statt jetzt Kanzel und Kleinkuss, ist ja hochinteressant. Aber der Text ist leider zu lang. Ja, ist ja, wie lang ist er denn? Frau Bachmann, wie lang ist der neue Hüschtext? 9 Minuten, das ist leider zu lang, mein Lieber, mein bester Mann, guter. Ja, wie lang darf er denn sein? 1,30, notfalls 1,40. Sehen Sie, es ist ja in der Hauptsache eigentlich eine Musiksendung. Ach so, ich dachte immer, es wäre eine Wortsendung. Kulturelles Wort, ja, schon, aber in Musik verpackt natürlich. Das Wort gewissermaßen als Schmuggelware, verstehen Sie? Vielleicht kann man den Beitrag singen, dann wäre es ja Musik. Ja, wenn es Poesie wäre, aber es ist ja Prosa, es ist doch Ihre trockene Prosa. Da geht doch der ganze Informationscharakter flöten. Ja, wenn er flöten geht, ist er doch schon verpackt. Nein. So wird es doch nicht albern. Wir sind doch nicht albern. Es ist doch alles drin, von Johannes über Zeffirelli bis zum Kirchentag. Der Text ist doch ausgezeichnet. Es geht doch gar nicht, das ist ja gar keine Frage. Ich habe ihn neulich unserer Putzfrau vorgelesen als Test. Sie war hingerissen. Ich mache das öfters. Nein, mein Lieber, die Krux ist doch die, es wird in Ihrem Text so viel gesprochen. Ich höre nur noch sehr wenig Radio. Ich kann diese Hier kommt jetzt Peter Gabriel und unser Sender präsentiert das neue Konzert von Peter Gabriel. Und weil wir das Konzert präsentieren, spielen wir jetzt nochmal Peter Gabriel, von dem wir übrigens das Konzert präsentieren, weswegen Sie jetzt anrufen und eine Karte gewinnen können. Und das sind 30 Sekunden und dann kommen drei Titel von Peter Gabriel. Ja, hallo. Also ich glaube, wenn die Plattenfirma selber den Sender betreiben würde, wäre es ihr peinlich. Aber das passiert auf einer Welle, wo ich Journalismus gelernt habe. Also auf einer Welle, zu der ich Hausaufgaben gemacht habe, wo ich heute noch zu den Klaus-Jürgen Allers und Kurt Gerhardts und Helmut Prinz aufschaue und sage, die haben was gekonnt, die haben was gezeigt. Mein persönliches Erleben, nur aufs Radio konzentriert, das ist eine Katastrophe. Das Problem besteht nicht darin, die Leute zum Reden zu bringen, sondern ihnen leere Zwischenräume von Einsamkeit und Schweigen zu verschaffen, von wo aus sie endlich etwas zu sagen hätten. Die Mächte der Unterdrückung hindern die Leute nicht am Reden, im Gegenteil, sie zwingen sie dazu. Wohltat, nichts zu sagen zu haben, Recht, nichts zu sagen zu haben. Denn nur so kann sich etwas Rares oder Seltenes bilden, dass es ein wenig verdiente, gesagt zu werden. Gilles Deleuze aus dem Text Die Fürsprecher. 20. August 2003 in Najaf, wo der damals führende Kopf der Wicht. Wir erwarten vom Sender NDR Kultur, der in großen Bereichen Norddeutschlands der einzige Klassiksender der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ist, der als öffentlich-rechtlicher Sender einen Bildungs- und Kulturauftrag hat und für den jeder von uns monatlich Gebühren bezahlt, dass er täglich zwischen 6 und 19 Uhr mindestens 4 Stunden lang Musiksendungen bringt, die Kompositionen der gesamten Musikgeschichte so weit wie möglich vollständig erklingen lassen, die jede Komposition zu Beginn und nach dem Ende vollständig ansagen, die nach ihrem jeweiligen Beginn durch keine Reportage, Rundfunkeigenwerbung oder Erkennungszeichen, Jingle, gestört werden. Sie hörten Robert Schumann, Papillon Opus 2, in einer historischen Aufnahme mit Swjatoslaw Richter am Klavier. Und Cut. Und Cut. Früher mussten die Menschen, um eine Musik zu hören oder eine bestimmte Stelle auf einer Musik zu finden, mussten sie eine ganze Platte abhören. Heute können sie sozusagen dahin springen, wo sie wollen. Genuss sofort. Man muss nicht mehr warten, bis ich an die schöne Stelle komme. Sondern ich kann jederzeit zugreifen. Und diese Zugreifbarkeit, dass immer alles sofort auf Knopfdruck passiert, macht eben auch aus, dass Leute nicht mehr geduldig sind, sich nicht mehr interessieren, sich nicht mehr in der Tiefe einlassen, macht aber auch eine Verzweiflung aus, weil diese Erfülltheit, diese scheinbare, dieses, dass das Paradies sozusagen in manchen Punkten da ist, dass nämlich der Überfluss so groß ist, macht auch ein Stück Verzweiflung aus und keine Vision auf Hoffnungen oder auf Ideen, wie es anders oder engagierter weitergeben könnte. Ich denke, dass man heutzutage Radio zum Beispiel macht, eher für die Leute, die nicht ausschalten sollten und nicht für die Leute, die einschalten sollten. Und ich war immer der Meinung, ich möchte Zuhörer haben, die bewusst einschalten und auch bewusst ausschalten, wenn sie irgendwas nicht gut finden. Schalten Sie nicht ab, bleiben Sie dran. Ein Zapper ist entweder aktiv oder passiv. Er ist aktiv, wenn er alle verfügbaren Fernsehkanäle zu durchlaufen gedenkt, so wie ein Grundbesitzer sein Land abschreitet. Wie ein anspruchsvoller Kunde im Obstregal eine Frucht nach der anderen betastet. Es gibt noch eine aktivere Abart des Zappers, die schon allein dem Gedanken an eine Befriedigung entschieden feindlich gegenübersteht. Er gleitet durch alle Kanäle, um sich selbst noch einmal den Beweis der Minderwertigkeit des Ganzen zu erbringen. Eine kleine Sitzung organisierter Telephobie vor dem Zapfenstreich. Der passive Zapper lässt sich von einer Sendung zu einem Film, von einem Film zu einem Werbespot treiben. Eine kleine Abneigung, ein leichter Überdruss sind Anlass für sein Weiterwandern, sein Zurückschalten. Oder im Gegenteil, erste Anzeichen von Erregtheit, die ihn nach mehr verlangen lässt. Eine kurze erotische Andeutung, die ihn verleitet, auf Spezialkanälen nach längeren Szenen zu suchen. Für mich war immer zum Beispiel wichtig, wenn man eine Sendung beginnt und nach 3-4 Songs hat der Zuhörer überhaupt keine Ahnung mehr, was als nächstes kommen könnte, aber unbedingt wissen will, dass als nächstes kommt. Das heißt, er ist neugierig geworden. Und dieses Wort Neugier wird teilweise komplett unterschätzt, glaube ich. Also ich denke erstens nicht, dass die Zuschauer blöd sind, im Gegenteil. Das sind meistens die Leute von Medien, die blöd sind, weil sie glauben, dass die Zuschauer oder die Zuhörer blöd sind. Das, glaube ich, ist das Geheimnis, diese Spannung zu suchen, das Innovative zu suchen, das Neue zu suchen, und zwar so, dass die Leute die Zeit vergessen und in das Radio reinkriechen. Cut! Was meint Oberfläche? Wo beginnt unsere Privatsphäre? Was glauben wir? Wie tief greifen Bilder? Wie nah sind wir dran? Wie nah sind noch näher? Wie nah sind wir dran? Näher. Worüber ganz reden wir? Noch näher. Wann hören wir ganz unsere nah? Bilder? Worüber Wann reden wir? Hören wir zu? Wann hören wir zu? Ich habe große Probleme mit sogenannter Unterhaltung. Ich sage immer, das Wort alleine sagt es. Unterhaltung. Es hat keine Haltung mehr irgendwie. Es fehlt was. Und wenn einer versucht mir irgendwas zu verkaufen, als ob es Unterhaltung ist, was ich brauche, bin ich meistens sehr skeptisch. Die Sachen, die ich meistens am besten finde, finde ich eher beiläufig gut. Also man hat nicht das Gefühl, dass jemand auf Teufel komm raus mich überzeugen will, dass das jetzt hier gut ist. Und deswegen sage ich auch, die Sachen, die langsam aufgebaut werden, also wo man Zeit genug hat, um die Charaktere zu entwickeln, die Ideen zu entwickeln, das sind meistens die besten Sachen. Ich finde zum Beispiel eine bedauernswerte Veränderung ist das Ende von Viva 2 nach wie vor, das Ende von Fast Forward. Das war schon ziemlich deutlich, dass da natürlich ein sperriges und sehr eigensinniges Programm einfach mal dem Druck des Marktes, würde ich mal behaupten, weichen musste. Ansonsten ist es halt so, und das finde ich, ist auch selbst in der ARD immer wieder halt ein Problem, dass es halt sehr, sehr spät alles gesendet wird. Das heißt, man wird natürlich immer sehr lang wach bleiben müssen, um gutes Programm zu sehen. Das ist früher anders gewesen. Ich kann mich erinnern, es gab vor gar nicht so langer Zeit im WDR zum Beispiel noch eine eigenständige Philosophieredaktion im Fernsehen, also wirklich eine Abteilung Philosophie. Das wäre heute leider undenkbar. Also ich finde, Angst hat wirklich oft im Fernsehen oder im Medienbereich mit Misserfolge zu tun, dass man wirklich diese Angst hat, was ist, wenn das ein Misserfolg wird. Ich denke auch zum Beispiel an Brian Eno, der immer gesagt hat, man soll aus seinen Fehlern lernen. Und oft sind die Sachen, die man aus Versehen macht, am Ende doch interessanter. Man muss bereit sein, dir eine Chance auch zu geben. Das Problem ist immer, wenn man von vornherein alles ausschließen will, was vermutlich einen Misserfolg machen könnte, dann geht irgendwas auch verloren. Und vor allem, man entdeckt dabei nichts Neues. Der Laue empfindet regelrechten Ekel vor dem Risiko. Im Gegensatz zu den übrigen Menschen, denen durch Gefahr und Einsatz der Wert des Lebens bewusst wird, freut er sich nur über das, was er ohne Risiko bekommt. Denn das Risiko bleibt für ihn eine Quelle der Angst, selbst im Nachhinein. Allein der Gedanke daran liegt ihm schwer im Magen, quält ihn und verdirbt ihm seine Tage. Schalten Sie nicht ab. Bleiben Sie dran. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Sie fühlen und da oben gefühlt in die Sendung. Also Ihre Sendung ist durchaus zu was Nutze. Ja, nicht falsch verstehen, dass Sie hier sind. Ich auch. Ja. Dann sähe es besser aus, finde ich. Simplexity benennt eine neue Balance zwischen wachsender Alltagskultur einerseits und persönlicher Zufriedenheit andererseits. Wir lieben Vielfalt und wollen Vielfalt und lieben die Freiheit der Auswahl, aber gleichzeitig stresst uns auch die Flut an Entscheidungen, die wir täglich zu treffen haben. Von dem Weckton, der uns morgens mit dem Handy weckt, bis zur Wahl der richtigen Zahnpasta vorm ins Bett gehen abends, stehen wir vor unendlich vielen Entscheidungen, die wir zu treffen haben. Und das ist natürlich Freiheit, aber das ist auch Stress. Das zeigt sich zum Beispiel derzeit in der Werbung, dass Trendwort gegenwärtig ist einfach. wie man zum Beispiel an Claims sehen kann, wie einfach günstig chibophonieren, weil einfach, einfach, einfach ist von Simio oder kabelhaft einfach von Kabel Deutschland. Simplexity lautet das Motto des Trendtags 2006, organisiert vom Trendbüro in Hamburg. Ein eintägiger Kongress, bei dem mit Experten über den neuesten Trend im Bereich Management und Marketing diskutiert wird. Simplexity, dabei geht es um den Genuss des Augenblicks, also wenn wir von dieser Balance sprechen zwischen beschleunigter Alltagskomplexität und persönlicher Zufriedenheit, geht es darum, den Moment zu genießen. Deswegen bringt diese aktuelle Vodafone-Kampagne Make the Most of Now also ziemlich gut auf den Punkt. Die Menschen wollen hier und jetzt leben und dafür müssen sie Entscheidungsprozesse abkürzen. Das heißt, es geht nicht mehr darum, optimale Entscheidungen zu treffen, rational die besten Entscheidungen zu treffen, sondern es geht darum, Entscheidungen zu treffen, die gerade gut genug sind, weil wer weiß schon, was morgen kommt. Simplexity. Smart und schnell entscheiden. In einer Welt, in der es dreimal so viele Computeraufgaben nur zu Ende rechnen und keine vernünftigen Entscheidungen treffen. Die Entscheidungsfindung selbst ist das Problem von morgen. Emotion, Ästhetik und auf Faustformeln reduzierte Erfahrungen bilden das neue Survival-Kit der Konsumenten. Auszug aus dem Pressetext zum Trendtag 2006. Ich glaube grundsätzlich, dass so etwas wie technische Entwicklung oder kulturelle Entwicklung immer Ausdruck sind von einem phantasmatischen Vektor, der in der Gesellschaft schon vorhanden sind. Ich würde sagen, diese Entwicklungen sind immer Ausdruck von so etwas wie einem gesellschaftlichen Bedürfnis nach Veränderung oder einer gesellschaftlichen Angst vor etwas. Und wenn wir sagen würden, dass wir uns in einer kulturellen Unruhesituation befinden, dann scheint es mir nur naheliegend zu sein, dass diese Gesellschaft in irgendeiner Weise versucht, sich kulturell auf Geschwindigkeit zu bringen, damit sie sich dieser Art von Unruhe, wo auch immer die herrühren mag, sei sie eine Angst vor Leere, sei sie eine Angst vor Gewalt, sei sie eine Angst vor was auch immer, damit sie diese Unruhe nicht ertragen muss. Also beschleunigen wir, also verunmöglichen wir systematisch das Problematisieren, das Entdecken, das auch explorative sich auseinandersetzen mit möglichen Gründen für die Unruhe, die ursprünglich dazu angetrieben hat, sich zu beschleunigen. Aus Simplexity einfach große Auswirkungen darauf, wie wir uns informieren und informieren wollen. Bezogen auf Medienangebote heißt es natürlich einerseits, dass wir schnörkellose, relativ faktische, objektive und auch sehr knappe Informationen brauchen, die halt schnell funktionieren. Einerseits darüber bekommen wir so eine Vorselektion, eine Verkürzung der Möglichkeiten. Wenn wir diesen Möglichkeitsraum enger gemacht haben, verlassen wir uns auf so einen rein subjektiven Mix aus Emotionen, Ästhetik, Erfahrungen und auch Mundpropaganda, Informationen von Freunden und so weiter. Das bedeutet natürlich jetzt für die Medienangebote von morgen, dass man dieses Subjektive und Objektive stärker trennen muss. Das bedeutet natürlich für die Medienmacher, dass da so eine Celebritisierung auf Redakteursseite eintritt, weil wenn es subjektiv ist, dann will man diese Leute auch kennen und man will ihnen das glauben, weil es subjektiv ist und dafür muss man wissen, wer das ist. Grundsätzlich sehe ich immer noch ein Verharren beim Kulturbegriff, der sich auf Hochkultur konzentriert. Mit einem sehr abgehoben, auch sehr sprachlich umständlich formulierten Ton, Tonality. Und diese Kultur hat halt immer weniger Relevanz für den Alltag der Leute, spielt immer weniger eigentlich eine Rolle und ist reiner Selbstzweck geworden. Wir wollen Geschichten erzählen, die eigentlich Relevanz für die Zukunft haben. Das heißt, uns interessieren Menschen und Themen, die relevant sind und die im Bereich von Kultur und Gesellschaft viel bewegen. Das ist eigentlich unser Grundansatz. Das heißt, wir sind ja nicht so eine typische Kultursendung, wo man einfach ein Buch vorstellt oder sagt, da gibt es eine neue Theaterpremiere. Wir versuchen immer dahinter zu gucken und vielleicht ein Buch, was gerade sehr einfach ein Trend geworden ist, zu gucken, wieso ist das eigentlich so? An eine Kultur, die sich selber in ihren selbstreferenziellen Schleifen verliert, wo der Kritiker den Literaten und der Literat den Kritiker zeigt und die nachher über irgendwas reden, was beim Leser des Buchs wirklich nicht mehr ankommt, für den auch nicht relevant ist. Das brauche ich auch nicht. Neben den zeittypischen Veränderungen muss sich natürlich der Kulturjournalismus auch immer noch fragen, hallo, haben wir noch irgendeinen Bezug zur Wirklichkeit? Ich glaube, es war Picasso, der gesagt hat, das Schwierigste überhaupt ist, einfach zu sein. Und ich meine, wenn Picasso es schafft, mit drei Striche ein Bild zu malen, wo jeder irgendwie weiß, um was es da geht, ist es aber falsch zu sagen, ja, drei Striche, das kann ich auch. Nein! Weil bevor man weiß, welche drei Striche man malen soll, muss man alles andere gemalt haben. Im Grunde muss man wissen, was man weglassen muss. Da muss man erstmal durch, um auf das Wesentliche zu kommen. Und manchmal denke ich mir, das Wesentliche ist genau das, was fehlt. Es ist leider so, dass wir alle wahrscheinlich auf den Schlag 50 Werbejingles memorieren können, die im Laufe unserer Jugend in uns reingepflanzt worden sind, und dass wir ein ungleich größeres Problem hätten mit der Glocke oder dem alten Ribbeck, wie unsere Eltern, so sie dann in humanistischer Bildung anteilig wurden, das noch konnten. Da ist dann irgendwann die Platine voll und in unserer Generation ist sie leider mit Werbemüll vollgeballert. Jetzt kann ich als Kulturjournalist sagen, das ist schrecklich, Weltuntergang, und ich mache eigentlich nur noch Programm oder Berichterstattung für die Älteren, die das noch drauf haben. Oder ich setze mich kritisch mit dem, was da neuerdings unter Anführung, Kultur, Abführung unterwegs ist, auseinander. Ich hatte nie diese Arroganz. Ich weiß, was Leute hören wollen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was Leute hören oder sehen wollen. Das ist auch gut so. Weil man kann immer nur wieder was anderes anbieten, wenn man nicht weiß, was die Leute hören oder sehen wollen. Wenn man glaubt, es schon zu wissen, dann braucht man es nicht mehr zu produzieren. Das ist schon da gewesen, braucht man nicht mehr. Das ist dieses Cloning nochmal. Schalten Sie nicht ab, bleiben Sie dran. Und cut. Wir haben noch einen kleinen winzigen humanistischen Auftrag, nicht wahr? Etwas muss schon noch gesprochen werden. Und wenn es ein Telefoninterview von 20 Sekunden ist, der Hörer soll schon abends schon mal an seiner Muttersprache hören, so ist das nicht. Nein, Sie müssen Ihre Texte eben noch mal verdichten. Sie machen doch seit 40 Jahren Kleinkunst. Sie bevorzugen doch immer die kleine Form. Jetzt müssen Sie eben ein bisschen kleiner werden. 1,30, 1,30, 1,30. Das hat aber Spannendes, und was wegfällt, das fällt doch nicht durch. Das wissen Sie doch als alter Profi, aber 9 Minuten, da hört doch kein Mensch mehr zu. Nach 4 Minuten, wenn dann keine Musik kommt, ist dann der deutsche Hörer inzwischen völlig überfordert. In einigen Jahren hört überhaupt kein Mensch mehr zu. Dann streichen Sie Ihren Text auf 1,30, 1,10 wäre uns noch besser. Dann können wir uns die An- und Absage sparen, nicht wahr? Radio ohne Ansage ist auch dramaturgisch viel effektiver. Der Hörer soll gar nicht erst groß merken, dass jetzt ein Text kommt. Ja, sagte ich, aber nur von 9 Minuten, von 9 Minuten auf 1,30, das ist doch kaum zu machen. Es ist zu machen, sagte, man kann alles in 1,30 machen. Reden, Nachrufe, Interviews, Predigten, Statements, alles in 1,30. Es sei denn, Sie machen die ganze, Sie machen tatsächlich aus Ihrer Prosa regelrechte Verse, nicht wahr? Lassen die Verse ins Englische übersetzen, nicht wahr? Und singen dann das Ganze locker flockig runter. Was ist funky? Was ist funky? Was inspiriert? Was inspiriert? Was bewegt, was bewegt uns? Was fordert uns heraus? Was bringt uns weiter? Was ist Kultur, wenn nicht ein Space Shuttle für Visionen und Utopien? Ein Piratenschiff, hätte es Michel Foucault genannt. Das größte Reservoir für die Fantasie. Andere Welten sind immer möglich. Und dann sind wir jenseits einer Entweder-Oder-Logik. Dann sind wir in einer Logik des Möglichen. Wir müssen Räume dafür installieren, dass das gesagt werden kann in allen Situationen. Mehr Mut. Mehr Neugier, vor allem Leute die Chance zu geben, ihre eigenen Ideen zu entwickeln, auch wenn diese Ideen neu sind, noch nie da gewesen sind. Ich habe das Gefühl immer, man versucht oft mit uns Leute eher von dem Alltag abzulenken. Die haben gearbeitet und sollten jetzt irgendwie unterhalten werden. Die beste Unterhaltung hat wirklich mit dem Alltag auch zu tun. Das heißt, man hat die Möglichkeit, durch diese Art von Unterhaltung, den Alltag, den man selbst erlebt, genauer bestimmte selbst zu erleben. Ich würde mich zum Beispiel mehr für Menschen interessieren, die hinter den Kulissen sind. Ich kenne gerade in Berlin, das ist auch in Hamburg zum Beispiel auch so ähnlich, sehr viele Leute, die sehr, sehr engagiert im kulturellen Bereich sind. Über die würde ich gerne berichten. Ansonsten, ja, sage ich mal ganz unbescheiden, mehr so Sendungen wie Poilux, die einfach auf einem hohen intellektuellen und bildlichen und musikalischen Niveau sind. Das, finde ich, könnten Kulturprogramme bedienen. Diese Lust aufs Klügerwerden, dieses Vergnügen, das auch unabhängig von anderen Vergnügungen sein kann, zu wachsen und zu merken, mehr verstehen, mehr begreifen, mehr erkennen, ist ein Vergnügen. Die Vorstellung, die wir haben, ist die, dass Wortbeiträge in sich eine geschlossene Einheit sein sollen, nicht zusammengestückelte 3x60 Sekunden, 180 Sekunden, sondern längere Beiträge, bei denen man wirklich mit Interesse, mit Spannung, mit gespitzten Ohren zuhört. Schalten Sie nicht ab. Bleiben Sie dran. Modernes Kulturfernsehen ist MTV. Und wenn ich da eine kulturpessimistische Barriere im Schädel habe, kann ich das nicht zur Kenntnis nehmen. Und eigentlich ist es eher arm, dass die Programmgestaltung von MTV und Viva und ähnlichen Sendern so von Werbegeldern dominiert ist, dass man sich da auch leicht drüber fröhlich machen kann. Dass das sozusagen Factory Outlets der großen Platten- und Medienunternehmen sind. Sagt aber ja eigentlich nur, dass diese Kultur von der Gebührenfinanzierung sträflich alleingelassen worden ist. Bei MTV ringt man darum, den Musikanteil um die 50% zu halten. Also so hat sich das auch verändert. Da kann man wunderbar drüber lästern und das alles ablehnen, um den Gedanken Brechts aufzugreifen. Noch klüger wäre, es einfach zu machen. Also ich kenne kein öffentlich-rechtliches Viva oder so. Letztlich ist es auch eine kritikwürdige Arroganz gegenüber einem Kulturbegriff, der bei den Empfängern offenbar Zustimmung findet. Und Cut. Wir haben das Lachen des Massendandyismus durchschritten. Es wurde zu unserer Aufgabe, dagegen wirkliche Argumente fürs Leben zu finden. Es ist nicht leicht, gegen das Lachen, den Zynismus, die Kapitulation und die Hoffnungslosigkeit zu kämpfen. Es ist nicht leicht, für die Dimensionen von Zeit und Raum einzutreten, wenn in diesem Jahrhundert alle an die Ströme glauben. Wir haben intuitiv gehandelt, ohne das ganze schöne Chaos, das wir eigentlich zu unserer Freiheit machen sollten, allzu sehr vor den Kopf zu stoßen. Wir wollen nicht an die Macht. Wir wollen nur in Frieden gelassen werden, jawohl. Wir fordern unser Recht auf Verzicht, das man uns immer verweigert hat. Wir werden es jetzt laut und deutlich sagen können, ohne dabei in Lachen auszubrechen. Wir sind Romantiker der offenen Augen. Camille de Toledo aus seinem Buch Goodbye Tristesse, Bekenntnisse eines unbequemen Zeitgenossen. Experimentieren ist natürlich unglaublich wichtig und das Ausprobieren und auch das selber machen, gerade um später daraus zu lernen. Was natürlich nicht heißt, dass alles vereinheitlicht werden muss. Ich glaube, gerade nach der Zeit der Globalisierung der 90er, wo man davon gesprochen hat, dass alles gleich gemacht wird und es eine universelle Weltkultur gibt, ist man davon inzwischen sehr weit wieder weg und erkennt an, dass es sehr viele unterschiedliche Kulturen und Zugänge gibt und gerade diese Vielfalt was Positives ist. Deswegen geht es, glaube ich, eher darum, den Zugang zu dieser Komplexität zu erleichtern, als das Ganze zu standardisieren. Ich finde nach wie vor diese Entwicklung, sobald eine Sendung zu Ende ist, über den Nachspann, was viel zu schnell läuft, dass man das überhaupt lesen kann, gesagt wird, bleiben Sie dran, jetzt kommt. Auch da ein typisches Beispiel, wie die Öffentlich-Rechtlichen nicht begriffen haben, was es überhaupt da ging. Also das haben sie ursprünglich nicht gemacht, dann haben sie angefangen es zu machen, nur die haben nicht gesagt, bleiben Sie dran, weil jetzt kommt. Die haben erstens gesagt, und nächste Woche an dieser Stelle kommt bla bla bla. Interessiert niemanden, weil zwei Minuten später hast du komplett vergessen, was nächste Woche ist. Schalten Sie nicht ab. Bleiben Sie dran. So, ich muss noch loswerden, wer nächste Woche bei uns zu Gast ist. Also, die Nummer 1 des deutschen Fußballs ist zu Gast. Jens Lehmann kommt. Die Nummer 1 der SPD wird zu Gast sein. Kurt Beck und die Nummer 1 der klassischen Sänger. Thomas Quasthoff. Und jetzt kommt im Ersten das Nachtmagazin mit Gabi Bauer. Ich würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder da sind. Sie wissen ja, nach den Tagesthemen. Viertel vor 11. Bis nächsten Montag. Machen Sie es gut. Tschüss. Sätzen, die Sendung ist zu Ende. Ich sage, ich bitte um Verständnis bei den anderen Kandidaten, die tolle Geheimnisse hatten, die nicht mehr dran kamen. Aber da das Team sich ein bisschen schwer getan hat, die Sachen rauszubringen, haben wir natürlich sehr, sehr viel Zeit verloren. Nee. Jetzt, meine Damen und Herren. Harald ist doof, schreibe ich jetzt auf diesem Blatt. Jetzt geht es weiter mit dem heiteren Ratespiel Polylux. Dort lautet die Lösung heute Tita von Hardenberg, falls Sie mitspielen wollen. Wir machen Pause, es sind Pfingstferien, das wird sicher der ein oder andere Zweifelnde für einen Billigflug nach Rom nutzen. Und am Mittwoch zu Gast die Radsport-Kommentatoren-Legende des WDR, Herbert Wasserrott. Schönes Wochenende. Und Cut. Ja, schulen Sie um, schulen Sie rechtzeitig um, denn was da in einigen Jahren auf uns zukommt, das wünsche ich keinem Analphabeten. Jedes Wort zu viel ist viel zu gefährlich. Also kommen Sie 2 Monate nochmal wieder, hängen Sie sich einen Synthesizer um den Bauch und Sie werden der Liebling aller Autofahrer. Das Wort hat seine Schuldigkeit getan, das Wort kann endlich gehen. Und mit der nächsten neuen Programmstruktur, da kann ich Ihnen schon vielleicht schon wieder 9 Minuten geben, nur als Musiker, nur als Musiker. Na gut, sagte ich, Ihr Wort in Gottes Ohr. Nein, Ihre Musik in des Hörers Ohr, auf das allen ein gerüttelt Maß an Dummheit, Stupidität und Geschmacklosigkeit weiter über den breiten Rücken läuft. Denn Musik, das wissen Sie doch, mein Lieber, Musik kennt keine Grenzen. Dieser Text ist übrigens knappe 4 Minuten lang. Das war Kulturklone oder der Trend zur Simplexity. Eine Sendung von Annette Brüggemann. Gesprächspartner waren Jens Badura, Philosoph, Alan Banks, Musikjournalist, Theodor Klostermann von der Hörerinitiative Das Ganze Werk, Jörg Jelden vom Trendbüro in Hamburg, Friedrich Küppersbusch, freier TV-Produzent, Petra Schmitz, Redakteurin der Sendung Polylux und Carmen Thomas, Rundfunk- und Fernsehjournalistin. Zitiert wurde aus Texten von Gilles Deleuze, Camille de Toledo und Philipp Garnier. Es sprachen Markus Scheumann, Philipp Schepmann und Sigrid Buchholder. Ton und Technik Gabriele Albert und Anne Habemann. Regie Uta Reitz. Redaktion Klaus Pilger. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2006.